Meine Pläne haben sich geändert. Beim Morgenspaziergang eine von Geiern angefressene Frauenleiche anzutreffen, stößt die schon mal um. Ich habe für heute Abend ein Zimmer im Days Inn in Bradenton gebucht und will am Donnerstag von Tampa aus nach Cleveland. Der Flug ist schon gebucht. Wie ich von da nach Massachusetts komme, steht noch nicht fest. Derzeit spielt ja das ganze Land verrückt. Verrückt. Das Wort erhielt von mir eine Betonung, die nicht beabsichtigt war. »Die ganze Welt spielt verrückt«, sagte Perley. »Warum kommen Sie eigentlich ausgerechnet im Sommer her? Das machen für gewöhnlich nur Leute mit Freikarten für Disney World.« Wenn er wirklich mit Ito gesprochen hatte, dann kannte er die Antwort bestimmt längst. Kein Zweifel, das hier war ein Verhör. »Meine Frau ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Ich dachte, ich könnte hier etwas Abstand gewinnen.« »Und? Meinen Sie, schon genügend Abstand gefunden zu haben?« Zum ersten Mal konterte ich seinen Blick. Mir erschien er längst nicht mehr wie ein harmloser Wilford Brimley, eher wie ein ernstzunehmendes Problem. »Okay, worum geht es hier, Deputy Perley? Oder sollte ich besser Mr. Perley sagen? Wie ich höre, sind Sie im Ruhestand.« »Halbwegs. Nicht mehr Detective, aber Teilzeitvertretung mit guten Beziehungen von früher. Und ich fordere Sie hiermit auf, den Flug zu stornieren.« Hatte ich das richtig mitbekommen, oder hörte sich das Wort »Flug« aus Perleys Mund eher wie »Flucht« an? »Ich bin mir sicher, die Airline erstattet Ihnen den Preis. Dasselbe gilt für das Hotel. Ich wäre bereit, Ihnen die Übernachtung im Barry's zu gestatten. Allerdings, die haben geschlossen. Da habe ich's bereits versucht. Trotzdem wüsste ich gerne, am liebsten wäre mir, Sie blieben hier im Haus, bis der Autopsiebericht von Mrs. Bell vorliegt. Was heißen soll, Mr. Trenton, dem Sheriff's Department im County hier wäre es am liebsten so?« »Ich bezweifle, dass Sie mir die Abreise untersagen können. Darauf würde ich es an Ihrer Stelle nicht ankommen lassen. Nur ein gut gemeinter Rat.« In diesem Moment vernahm ich es, leise aber unverkennbar, quietsch und quietsch und quietsch. Ich sagte mir, das könne nicht sein, sagte mir, das sei Unsinn, sagte mir, ich sei doch hier nicht in einer Schauergeschichte mit dem Titel »Der verräterische Kinderwagen«. »Nochmals, Mr. Perley, Deputy Perley, worum geht es hier? Sie tun so, als wäre die Frau ermordet worden und ich der Tatverdächtige.« Perley ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. »Die Leichenschau wird höchstwahrscheinlich erweisen, wie sie zu Tode kam. Höchstwahrscheinlich stecken Sie dann nicht mehr in der Patsche.« »Mir war nicht bewusst, dass ich. Sie wollen also wissen, worum es hier geht.« »Die Umstände sind komplizierter, als Sie denken. Ich habe bei meiner Durchsuchung heute früh auf dem Küchentisch ein Schriftstück gefunden.« Er fummelte an seinem Handy und reichte es mir dann. Auf dem Display war ein länglicher, weißer Umschlag zu sehen. In ordentlicher Schreibschrift stand darauf, »Im Falle meines Todes zu öffnen«, darunter »Alita Marie Bell«. »Der Umschlag war nicht versiegelt, also habe ich mal nachgesehen. Wischen Sie zum nächsten Foto weiter.« Ich tat es. Der Text war in derselben Schönschrift abgefasst wie die Anweisung auf dem Umschlag. Und das Datum am oberen Rand. »Das ist der Tag nach Ihrem Besuch, wo wir zusammen Plätzchen gegessen haben.« Das Quietschen kam von unten aus der Garage, und ähnlich wie die Polizei in der Kurzgeschichte von Poe schien Perley das nicht wahrzunehmen. Aber Perley war ein alter Knacker und hörte vielleicht nicht mehr gut. »Tatsächlich.« »Ja, und wir haben uns sehr nett unterhalten.« Dass Ellie ihre Jungs zum Spielen in Gregs Arbeitszimmer raufgelassen hatte, wo ich später den umgekippten Weidenkorb mit dem Katzenspielzeug fand, ging ihn nichts an. Ich wollte diesem scharfsichtigen, wenn auch offenbar schwerhörigen Mann überhaupt nichts mehr sagen, schon gar nicht, dass ich mich mehr oder weniger auch mit den Zwillingen unterhalten hatte. »Hallo Jake, hallo Joe, wie läuft's denn so?« Das alles war ein harmloses Zugeständnis an die wehmütige Fantasievorstellung einer alten Dame gewesen. Hatte ich da fest gedacht, aber wer weiß schon, wann man die Tür zu einer Heimsuchung aufstößt, sollte das der Auslöser gewesen sein. »Nur zu. Lesen Sie.« Ich tat es. Es war nur ein formloses, kurzes Schreiben.